Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. So, jetzt zünden wir nur schnell den Adventkranz an. Also, naja, die Kerzen vom Adventkranz, weil den ganzen natürlich nicht. Und dann machen wir uns noch ein schönes Kaminfeuer, damit es schön warm wird und wir so richtig in vorweihnachtliche Stimmung kommen. Somit herzlich willkommen zur Folge 25 von Gabelbissen. Ich habe mir gedacht, gemäß dem Anlass, wir haben ja kurz vor Weihnachten, nehmen wir mal eine Weihnachtsfolge auf. Und in der Folge reden wir mal über Weihnachten, über Brauchtümer, was in Österreich so kulinarisch am Heiligen Abend und vielleicht auch am Christtag abgeht. Vielleicht gibt es dann auch noch ein paar andere Themen. Allein ist Reden doch ein bisschen fad, vor allem weil es doch ein eher aufwendigeres Thema ist. Und aus dem Grund habe ich mir eine, unter Anführungszeichen, alte Bekannte eingeladen. Einige von euch werden sie sicherlich kennen, denn wir haben ja schon einige Folgen mit ihr gemacht. Tja, die Rede ist von der Zwerge, die auch heute sicherlich was mitgebracht hat. In diesem Sinne mal hallo Zwerge in der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen in unserer Weihnachts-Special-Edition. Ich bin schon ganz gespannt und aufgeregt und habe viel mitgebracht. Und das ist gut. Freue mich schon, euch mit euch alles zu teilen. Das hört man gerne, weil Teilen ist ja in der Weihnachtszeit meines Erachtens doch was Wichtiges. Denn um das geht es ja unter anderem zu Weihnachten, würde ich sagen. Ja, Teilen, Liebe, Freude. Genau, das sind eigentlich die drei Eckpfeiler von Weihnachten. Ja, aber fangen wir mal grundsätzlich an. Was genau ist Weihnachten? Wo kommt das eigentlich her? Man, viele verbinden mit Weihnachten ja durchaus einmal eher was Religiöses. Weihnachten ist ja eigentlich ein Fest in vielen bekannten Religionen, sei es den römisch-katholischen, den evangelischen, orthodoxen, sei es ein relativ wichtiges Fest. Aber Weihnachten und Advent in Österreich, wo kommt das eigentlich her? Vor allem, wo kommt das Wort Weihnachten her? Erste schriftliche Belege zum Wort Weihnachten gibt es bereits im 12. Jahrhundert. Und zwar gibt es hier mittelhochdeutsche Liederhandschriften des Spruchdichters Sperrvogel. Und der sprach seinerzeit von Zwiehenaten. Und aus diesem Zwiehenaten entbildete sich unser heutiges Wort Weihnachten. Übrigens, damals war es die Heilige Nacht, wie auch heute, aber gemeint war nicht die Geburt von Jesu Christi bei vielen, sondern gemeint war eigentlich der 21. Dezember, wo das germanische Fest Mittwinter gefeiert wurde. Da geht eigentlich unser heutiges bekanntes Weihnachten zurück. In Österreich war eigentlich Weihnachten bis zum Biedermeier ein, wie soll man sagen, ein öffentliches Fest, ein großes Fest, nicht so heute, dass man eher im familiären Kreis oder Freundeskreis feiert. Nein, es war etwas Öffentliches. Man hat das Ende einer schweren Fastenzeit gefeiert. Eine Fastenzeit, in der es jedoch eine große Ausnahme gab. Zwar war das Essen von Fleisch natürlich strikt verboten, aber der Konsum von Bier und witzigerweise Kakao war erlaubt. Vielleicht noch kurz ein Wort zur Fastenzeit. Die Fastenzeit kommt, wie wir wissen, ja vom Religiösen. Nun war das jetzt nicht eine Kasteiung der Gläubigen, dass man sie im Zuge des Glaubens zu irgendetwas drängen wollte, sondern das Ganze hatte einen relativ interessanten Hintergrund. Fastenzeit, wenn man mal überlegt, war eigentlich immer zu einer Zeit, wo gewisserweise Nahrungsknappheit herrschte. Und damit die Leute nicht die geringen Vorräte schon nach einem Monat verbraucht hatten, hat man ihnen die Fastenzeit auferlegt. Man hat somit versucht, mit religiösen Mitteln das Volk mehr oder weniger zur Nahrungssparsamkeit aufzurufen. Ja, aber jetzt zurück zum Biedermeier. In der damaligen Zeit sprach man nämlich vom Sabbathindl. Das war also nicht Weihnachten, sondern man nannte dieses Fest Sabbathindl und wie bereits erwähnt, wurde damit mehr oder weniger das Ende der Fastenzeit gefeiert. Und dieser Sabbathindl ist circa vergleichbar mit dem, was man heutzutage mit der Christmette kennt. Ja, es wurde da vorher viel und feudal gefeiert und so kann man in alten Texten von Wien zum Beispiel nachlesen, dass man immer und überall so, wie soll man sagen, Alkoholleichen gefunden hat in den Gassen, einfach diese sparsame Zeit wirklich groß befeiert wurde. Ja, heutzutage ist Weihnachten in Wien natürlich etwas anders und ganz berühmt in Wien sind die legendären Weihnachtsmärkte. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsweihnachtsmarkt in Wien, Zwerge? Puh, das ist eine richtig schwere Frage, weil jeder Weihnachtsmarkt in Wien hat seinen anderen Charme. Das ist richtig, ja. Also, der es gern kuschelig, eng haben möchte, geht auf den Wiener Rathausplatz. Kuschelig, eng deswegen, nehme ich an, weil dort eigentlich alle Touristen, die in Wien zur Weihnachtszeit, Adventszeit sind, werden dorthin gekarrt, sage ich jetzt einmal. Ja, also er hat den Vorteil, du brauchst nicht mehr viel gehen, du gehst von alleine weiter. Das ist so wie auf einem Art Förderbahn. Aber es hat schon was Besonderes. In den letzten Jahren hat sich immer mehr auch ein bisschen das für die Kinder entwickelt mit der Eisenbahn und den Lebkuchen und Geschichtenhäusern. Also es ist ziemlich viel für die Kinder gekommen. Ja. Ich glaube, es gibt ja sogar eine Keksbäckerei für Kinder im Rathaus, oder? Genau. Ja? Die gibt es aber schon seit zig Jahren. Also okay, gut. Da war ich schon als kleines Kind dort. Und ich habe jetzt die Aussage, ich bin kein gebürtiger Wiener, somit ich kenne die Gepflogenheiten nicht so gut. Aber ich habe es geliebt. Also das ist was wirklich Tolles, diese Weihnachtsbackstube im Rathaus. Das denke ich mir, ja. Aber das Rathaus ist auch, glaube ich, berühmt für die Baumdekoration. Also ich gehe gern dorthin, um mir diese Baumleuchtdekoration anzuschauen. Mit den Herzerlbaum und den Eiszapfenbeleuchtungen. Also das jeder stimmt, Baum hat ja seine andere Beleuchtung. Und seit einiger Zeit gibt es auch, wenn du am Ring entlang gehst, auch diese Beleuchtung. Also für mich haben diese Beleuchtungen eigentlich zu Weihnachten den Charme. Ja, und es ist ja auch am Christkindlmarkt am Rathausplatz ist ja auch, glaube ich, Wiens größter Weihnachtsbaum, der, was ich weiß, jedes Jahr von den Bundesländern zur Verfügung gestellt wird. Genau. Wobei ich denke, dass der wahrscheinlich Schloss Schönbrunn auch nicht zu unterschätzen ist anhand von seiner Größe. Das ist richtig. Der ist auch schön. Wenn wir gleich beim Thema sind, Schönbrunn, der Weihnachtsmarkt ist meines Erachtens auch sehr zu empfehlen. Alleine vom Ambiente, direkt vom schönen Schloss Schönbrunn. Dann noch die ganzen Standeln, die es dort gibt, die ja doch noch sehr viel Wert auf Kunsthandwerk legen. Ja, aber der Kunstmarkt an sich ist eigentlich der Karlsplatz. Das stimmt, ja. Das ist der Kunstmarkt schlechthin, wobei ich finde, dass der nicht unbedingt viel mit Weihnachten zu tun hat. Der Karlsplatz? Ja. Ja, er ist mehr Kunsthandwerkmarkt mit weihnachtlichem Ambiente. In der Mitte gibt es relativ viel für Kinder, was ich weiß. Streichelzoo und so Heuballen und auch Heuballen, wo die Kinder spielen können und auch eine eigene Geschichtenzelt. Also es ist jetzt auch mehr für Kinder gekommen, was in den letzten Jahren. Sagen wir mal so, der Karlsplatz ist halt eher der etwas alternative Weihnachtsmarkt, der nicht so ist wie der klassische, wie wir kennen, wie Christkindlmarkt oder Schönbrunn, sondern eher ein bisschen alternativ gehalten. Was irgendwie zum Ambiente dort passt, weil die Künstler ja auch eher alternativer sind. Aber meines Erachtens, wenn man Kunsthandwerk sucht, unbedingt beim Karlsplatz vorbeischauen, meines Erachtens schwer zu empfehlen. Dann früher, glaube ich, war es einmal ein Geheimtipp, mittlerweile kennt ihn jeder, einer sicherlich der legendärsten Weihnachtsmärkte in Wien, der Spittelberg. Oh ja. Ja. Spittelberg, schön, eng, lang. Ja, richtig. Also verwinkelt, weil er geht ja vom Marie-Hilfer-Straße hinunter bis eigentlich hinter das Museumsquartier. Ja. Mal nur kurz zur Erklärung, Spittelberg ist eine Region, ein Teil des 7. Bezirks von Wien. Darum Spittel, also man darf sich vorstellen, ein Riesenberg in Wien, die Gegend nennt sich einfach Spittelberg. Aber der Weihnachtsmarkt, der hat, da musst du auch in die ganzen Seiten gasseln, da gibt es nämlich Keller. Also Ateliers mehr oder weniger, genau, ja. Wo du Stiegen runter gehst und unten auch noch eröffnet sich da der Keller mit diversesten Geheimnissen oder Durchgänge, wo man in Parallelgassen kommt, wo auch dazwischen ein Stand neben dem anderen steht. Auch sehr, sehr weihnachtlich. Das stimmt, ja. Nicht so vollgeräumt mit einer Punschbude nach der anderen. Das ist richtig. Sondern das ist leider bei vielen heutzutage. Ja, vor allem am Rathausplatz. Ja, Rathausplatz ist sehr viel mit Punschhütten, das stimmt, ja. Schönbrunn hat auch Gott sei Dank weniger und da hast du auch viel Platz. Ja, genau. Spittelberg ist wieder ein etwas engerer, aber auch ein kleiner Geheimtipp. Vor allem das Schöne am Spittelberg ist ja, du hast doch generell auch während des Jahres dort viele Künstler mit ihren Ateliers und die öffnen eben auch im Zuge des Weihnachtsmarkts und ihre Ateliers und man kann dort halt eher so weihnachtlichere Gegenstände dann kaufen. Genau. dann auch in den letzten Jahren ein recht netter Adventmarkt wäre, der im alten AKH, der ist ja dir, glaube ich, auch recht gut bekannt. Ja. Und der hat ja auch eher, soll man sagen, eine gute Mischung aus normalen Produkten, die man kaufen kann, so weihnachtlich angehaucht und doch auch Buntständen. Und der Vorteil ist, er ist nicht so überlaufen. So habe ich das zumindest immer miterlebt. Ja, weil im alten AKH hast du auch eine Eisstockschießbahn. Ah, okay, die ist mir bis jetzt immer entgangen. und für die Kinder immer so Ringelspiele und gar nicht mal so viele Punschhütten, was ich von Vorteil sehe. Weil Weihnachten heißt ja nicht nur sinnlos Punsch besaufen, ja, sondern auch ein bisschen ja, weihnachtliche Gefühle und halt einfach herumschlendern, ja, und schauen, die Gerüche. Das ist im alten AKH schon von Vorteil. Ja. Aber wenn wir gerade in der Gegend von alten AKH und Rathaus sind, gibt es auch bei der Freiung, wenn du Richtung Hof gehst, mhm, Richtung Stephansplatz, das ist auch ein sehr netter Weihnachtsmarkt, bekannt vor allem der Ostermarkt dort mit den ganz vielen Ostereiern. Und gibt es auch zu Weihnachten und waren, also nicht die Ostereier, sondern ja, den Weihnachtsmarkt. Die Industrie wird vielleicht gerne auch schon zu Weihnachten Osterprodukte rausbringen, aber zum Glück bei den Märkten ist das noch nicht so. Aber vor allem auf der Freiung ein kleiner Geheimtipp, wenn man geröstete Mandeln und Nüsse mag, dort gibt es einen ziemlich am Ende einen kleinen Stand und die machen das ganz frisch und wenn sie ganz warm aus dem Ofen kommen, herrlich, das ist eine Gaumenfreude und noch nicht so ein Zahnausbeißer, ja, wie dann, wenn sie kalt sind. Vor allem der Geruch ist ja auch ein Traum. Von so gebrannten Mandeln, wow. Aber wenn du sie auch noch riechst, wenn sie ganz warm kommen, wenn ach, du daneben, ja, stehst, wenn die sie anrühren. Mhm. Oh, herrlich, kann ich euch nur sagen. Leider kann man über Podcasts noch keinen Duft verbreiten, sonst würden wir euch jetzt eine wunderbare Duftwolke schicken. Mhm. Aber wenn wir gerade auch in der Nähe dann nämlich sind, auf der Freiung, ein paar Schritte weiter kommt dann der Hof, das heißt eigentlich am Hof, das ist, wo Wiens Feuerwache, Hauptfeuerwache steht. Ja, genau. Da gibt es auch immer einen Kunstmarkt und zu Weihnachten auch einen Weihnachtskunstmarkt, ist auch empfehlenswert. Vor allem, wenn man halt auch das Künstlerische mag und nicht so überlaufene Weihnachtsmärkte. Und seit heuer gibt es neu auch am Stephansplatz ein paar Standeln. Sind ausgesuchte, eher, ich glaube, regionale Produkte, die dort angeboten werden. Also nichts made in China, sondern wirklich in Österreich gefertigt. Genau, also von Kloster Neuburg war dort ein Weinstand oder ein Honigstand. Ich glaube, ein Lavendelstand aus der Steiermark oder wo der war, habe ich auch dort gesehen. Verschiedenste noch sehr regionale klein, Produkte, aber, ja. Genau, also dann hat man gleich sozusagen innerhalb von einer Stunde hätte man gleich 3-4 Weihnachtsmärkte abgeklappert, weil wenn man schon am Stephansplatz ist, ist es nur mal ein kleiner Sprung, nämlich am Karlsplatz. Also da könnte man so eine, ja, eine kleine Weihnachtsmarktreile könnte man da fast in Wien machen. Ja, na, weil du darfst ja nicht vergessen, die Weihnachtsmärkte zwischen den Museen. Den richtig, genau, da gibt es auch noch einen. Also ihr seht, in Wien gibt es Weihnachtsmärkte in Hülle und Fülle. Also wirklich für jeden Geschmack, würde ich sagen, ist da was dabei. Du kannst es wirklich gut verbinden. Also wenn man sagt, man möchte an einem Tag sich viele anschauen, kannst du öffentlich eigentlich gut zu allen gelangen, weil U4 fährt überall hin, U3. Ja. Also wir sind sehr gut angebunden und du kannst dir gleich wirklich viele schöne, auch kulturelle Weihnachtsmärkte, ja, anschauen. Also von jedem nimmt man sich was mit. Genau, und wenn man so viel rumgeht, dann muss man sich auch ab und zu doch einmal ein bisschen stärken. Und vielleicht auch ein bisschen was trinken. Und was ist denn jetzt für dich eigentlich bei den ganzen Weihnachtsmärkten so ein typisches Weihnachtsmarktessen? Typisches Weihnachtsmarktessen. Für mich sind das eigentlich vor allem in der Winterzeit die Bratkartoffeln. Das ist richtig. Ja, Bratkartoffeln und dazu vielleicht noch ein paar Maroni. Das finde ich so eine gute Kombination. Oder man nicht gleichzeitig, ich würde schon nacheinander essen. Du kannst es auch abwechselnd essen. Das wäre auch möglich, ja. Aber stimmt, Bratkartoffel, so über einen richtigen Kohleofen noch gebraten, gebacken, je nachdem, wie man es sehen möchte, ist schon was Herrliches. Und der Vorteil ist ja, du hast was Warmes in den Händen. Also das ist richtig, ja. Gegen kalte Hände. Und du hast auch noch das Warme dann wieder von innen, was du zu dir nimmst, was auch länger hält. Und du wirst, genau, auch gleich satt. Das ist richtig. Und vor allem, was ich an diesen so gerne habe, die haben auch durch das mit dem Holzkohlenbacken, Braten, wie auch immer, einen wunderbar rauchigen Geschmack. Sagt nicht wirklich stark, aber dennoch dezent, und das Ganze rundet das so super ab. Also das ist echt toll. Ja, das ist Weihnachten. Genau, das ist Weihnachten in Kartoffelform. Ja, und was auch noch ganz berühmt ist, beim Spittelberger Adventmarkt, ganz bekannt sind die Spittelberger Kartoffelpuffer. Die kann ich auch noch empfehlen. Sie schmecken irgendwie ganz speziell, die haben eine ganz spezielle Würzung, was sie da verwenden. Und das, was mir bei denen besonders gut gefällt, ist, man kann selbst die ganzen Puffer salzen und Knoblauch bestreichen. Sprich, wenn man keinen Knoblauch mag, was es ja auch gibt, genügend Leute mögen das nicht so gern, können dort den einfach weglassen und das Ganze nur salzen. Oder man kann auch generell alles weglassen. Ja. Das ist dann jedem Geschmack persönlich überlassen. Ich habe es gern Salz mit ein bisschen Knoblauch. Ja, ich habe gern viel Knoblauch. Also du siehst, wir haben da den Vorteil, jeder kann das nehmen, so wie es er haben will. Ja, und wenn wir gleich beim Essen sind, zum Trinken noch dazu, so ein schöner Punsch. Ja, ein schöner Bärenpunsch zum Beispiel. Mit den warmen Früchten zum Schluss. Ja, das ist ein Traum. Oder was auch gut wäre, wäre ein Orangenpunsch. Den mag ich persönlich auch recht gern. Oder auch ein Kirschpunsch, da hat man dann auch eine Kirscheinlage drinnen. Ja, oder was gibt es denn da noch Feines? Na, ich bin jetzt auf eine, es gibt ja auch Marzipan- oder Amaretto-Punsch. Ja, stimmt. Was ich jetzt neuerdings getrunken habe, war ein Art Apfelpunsch oder Apfelbirnenpunsch. Also wenn du dann auch noch die Birnenkörner, das ist jetzt auch jedem überlassen, ob er es mag oder nicht, aber wenn du die dann noch drinnen schmeckst, das ist dann wirklich... Ja, also, das können wir gut vorstellen. Und auch noch leicht gewürzt, herrlich. Also. Man muss halt nur aufpassen bei den Punschstandeln, wo man hingeht, denn manche verwenden leider nur Konzentrate. Aber es gibt doch immer wieder mehr Punschstände, ist mir jetzt heuer dieses Jahr aufgefallen, die wirklich das selbst machen. Und das schmeckt man schon, wenn einer einen Punsch selbst macht, als wenn man nur Konzentrat verwendet. Es kommt auch immer darauf an, wie du es dann noch ein bisschen aufpeppst. Wenn du es einfach nur pur nimmst, dann kennst du nach dritten Stand, kennst du schon den Geschmack. Aber wenn man dann vielleicht noch ein bisschen mit Gewürzen oder so verfeinert, dann oder ein bisschen noch was dabei mengt, also ein mehr von einem Geschmack. Dass man das Ganze einfach verfeinert. Individualisiert. Ja, richtig, genau. Individuell ist ein schönes Wort für das. Ja, und wer es jetzt nicht so punschig mag, der greift dann vielleicht eher zu einem Glühwein oder auch bei einigen Märkten erhältlich ein Glühmost. Glühwein ist einfach erwärmter Wein, in den meisten Fällen Rotwein, mit ein bisschen Wasser verdünnt, weil sonst wäre es doch zu stark. Und dazu dann noch ein paar Gewürze wie Zimt, Nelken etc. Und das lässt man dann ziehen und dann wird es ausgeschenkt und mit ein bisschen Zucker, ein bisschen unter Anführungszeichen, dann auch noch heiß getrunken. Und Glühmost ist ähnlich mit dem Glühwein, nur dass man Apfelmost anstelle von Rotwein verwendet. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir schon von den Märkten ein bisschen geplaudert und auch vom Essen, was es dort so gibt. Ich würde sagen, kommen wir mal von dem ein bisschen weg und gehen wir mal zu den Bräuchtümern zu Weihnachten über. Da wäre zum Beispiel der 21. Dezember. Das wäre die sogenannte Thomasnacht. Und da gab es früher... Man war eher arm, man hatte noch nicht die Möglichkeiten, die man heute hatte, gab es die sogenannten Lösselspiele. Mit diesen Spielen wollte man mehr oder weniger die Zukunft sehen. Was kommt denn auf mich zu im nächsten Jahr etc. Und da war zum Beispiel bei den nicht verheirateten Frauen das Schlapfenwerfen ein sehr beliebter Brauch. Und obwohl das schon sehr lange zurückliegt, dieser Brauch wird heutzutage noch gerne gemacht. Nun, um was geht's da jetzt? Wie bereits erwähnt, unverheiratete Frauen haben das gemacht und die haben sich einen Schlapfen, Sandalen, was auch immer, angezogen und haben den dann quasi hinter sich vom Fuß aus geworfen. Und je nachdem, wo die Fußspitze hingezeigt hat, so hat man geglaubt, wird das Mädchen verheiratet oder nicht. Und man erkannt hat man es, wenn die Fußspitze in Richtung Tür gesehen hat, dann hat das Mädel im nächsten Jahr einen Burschen gefunden und konnte ihn heiraten. Ja, aber auch das Wachs- und Bleigießen, das man heuer eher von Silvester kennt, war in dieser Nacht besonders beliebt. Ein eher spezieller Brauch war das in den Brunnen rufen. Damals gab es noch Ziehbrunnen und das war halt nicht so wie heute. Und da hat man etwas reingerufen und auf eine Antwort gehofft, was einen in die Zukunft bringt. Und ein noch komischerer Brauch oder noch speziellerer Brauch, sagen wir so, war das sogenannte Bettladensprengen. Und da haben sich dann die Menschen in das Bett gestellt, man ist gesprungen und dabei einen recht netten Vers aufgesagt. Zwar, Bettlade, ich tritt dich, heiliger Thomas, ich bitte dich, lass mir erscheinen, den Herz allerliebsten meinen. Also ihr könnt sehen, auch hier war es wieder, konnte man heiraten oder nicht. Ja, und ein weiterer Brauch war das sogenannte Anklöpfeln. Die Zeit war geprägt von eher Armut und Anklöpfeln war eigentlich ein recht netter Brauch. Die armen Leute sind von Tür zu Tür gegangen, haben, wie der Name vermuten lässt, angeklopft und um milde Gaben gebeten. Und auch das wurde ihnen gegeben, weil Weihnachtszeit war, wie wir bereits erwähnt haben, die Zeit der Nächstenliebe und dann hat man einfach versucht, so gut es ging, den Leuten zu helfen. Ein weiterer recht netter Brauch, der auch heutzutage noch gerne in eigentlich allen Bundesländern von Österreich gemacht wird, wären die Barbarazweige. Barbarazweige werden am Tag der heiligen Barbara geschnitten, das müsste der 4. Dezember sein, und zwar nimmt man da gerne Kirschbäume. Man geht in seinen Garten, sofern vorhanden, und schneidet einen kleinen Zweig vom Kirschbaum ab oder auch mehrere kleine Zweige. Wir haben zu Hause immer Versitzchen genommen, das funktioniert genauso gut. Und die ganzen hat man dann in einen warmen Ort, im Haus, in der Wohnung genommen, in eine Vase gestellt, gewässert. Und wenn diese am heiligen Abend erblüht sind, dann, so sagt die Legende, hat das ganze Glück gebracht oder Kindersegen. Ja, es war einfach ein Glücksbringer fürs nächste Jahr. Da ist noch anzumerken, wenn du Barbarazweige, wie es bei uns heißen, ins Wasser gestellt hast, nicht das Wasser wechseln, sondern immer Wasser dazugeben. Die wollen kein gewechseltes Wasser, sondern in ihrem abgestandenen Wasser. Okay, also das Verdunstete gieße ich mit Frischen einfach nach. Genau. Okay. Es schaut zwar dann unten komisch aus, so bräunlich, grauslich, man möchte es wechseln, aber nicht wechseln, immer nur dazulernen, weil sonst werden die nicht aufblühen. Ah, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Also bei mir, ich habe heuer keine gemacht, würden sie vermutlich nicht aufblühen, wie ich jetzt ausgetauscht. Muss ich ehrlich gestehen. Ich würde sagen, machen wir mal von den Bräuchtümern einen kleinen kulinarischen Streifzug durch Österreich und schauen wir mal in Österreichs Haushalte, was gibt es da am Heiligen Abend zu essen oder auch am Christtag. Beginnen wir am besten mit einem kleinen Bundesland, ganz im Westen von Österreich gelegen, nämlich Vorarlberg. Und Vorarlberg war es üblich, oder ist es nach wie vor üblich, am Heiligen Abend spezielle Kalbsbratwürste mit Sauerkraut zu essen. Der Fisch, der in vielen anderen Bundesländern Tradition war, war es dort eigentlich nie. Dort waren es eigentlich immer die Kalbsbratwürste oder, was auch sehr beliebt ist, ein Braten, sei es jetzt Schwein- oder Rinderbraten oder heutzutage auch ein klassisches Fondue. Gehen wir dann ein bisschen mehr in den Osten und kommen wir ins schöne Tirol. Im Tirol ist ganz bekannt eine Würstelsuppe. Da nehmen die in der Regel jetzt immer spezielle Hauswürste. Oder auch, man für mich jetzt nicht gerade so der Idealfall, ein Blutwurstkuchen. Wäre Blutwurstkuchen eigentlich für dich was so zum Kosten? Blutwurst an sich esse ich schon ab und zu. Und einen Blutwurstkuchen kann ich mir jetzt nicht wirklich was vorstellen. Aber ausprobieren könnte man sicher mal. Richtig, probieren, ja, man... Blutwurst ist persönlich nicht so mein Fall, aber wenn es dabei, würde man es schon probieren. Oder auch in Tirol sehr begehrt wäre zum Beispiel der Schweinebraten. Und was in Tirol eigentlich noch sehr lange üblich war, dass der 24. Dezember noch als Fasttag gehandhabt wurde. Das ist erst mit der Zeit, also jetzt, dazugekommen, dass man auch den 24. Feudal mit kulinarischen Köstlichkeiten gefeiert hat. Gehen wir jetzt noch ein bisschen weiter in den Osten, zwar in das südlichste Bundesland, nach Kärnten. Kärnten ist ja bekannt für seine Traditionen und auch hier finden wir einige wirklich typische Speisen. Am Heiligen Abend wird hier gerne eine Selchwurst gegessen mit Sauerkraut und Schwarzbrot als Beilage und dazu wird traditionell dann noch Apfelmost getrunken. Im Gegenteil gibt es eine ganz spezielle Köstlichkeit oder traditionelle Speise und zwar gefüllte Butter mit Mohn und Rosinen. Das klingt jetzt ein bisschen ja, sehr deftig, das ist es auch, aber keine Sorge, man isst es nicht alleine. Dazu wird dann noch der berühmte Kärntner Reindling serviert. Ja, und was auch noch für Kärnten durchaus typisch ist, wäre das sogenannte Kletzenbrot. Kletzenbrot kann man vergleichen mit Pumpernickel, nur dass man da auch sehr viele Trockenfrüchte reinverarbeitet. Und ich glaube auch Nüsse, wenn ich jetzt ganz falsch liege, oder? Ja, also Nüsse kann man so ziemlich überall hinein tun. Ja, gut. Geht's weiter jetzt nach Salzburg. Und Salzburg hat auch wieder eine Würstelsuppe. Und zwar nimmt man hier jetzt nicht keine Selchwurst, sondern hier nimmt man speziell hergestellte Mettwürste. Aber auch wenn es schneller gehen soll, greift man gerne mal auf Frankfurter zurück. Oder, was in Salzburg auch typisch ist, aufgrund der Nähe zu Bayern, die Weißwürste. Ja, und im Innergebirg gibt es ein ganz, ganz spezielles Essen, und zwar das Bachelkoch. Bachelkoch ist eigentlich ein ganz ein einfaches Essen. Da wird Wasser einfach mit Mehl gemischt und das Ganze wird dann in Butter herausgebacken. Ganz einfach und war eigentlich einmal ein typisches Holzarbeiteressen, weil dadurch konnte man billig relativ schnell Energie gewinnen. Schauen wir mal wieder mehr in den Osten, und zwar in die grüne Steiermark. Steiermark, da gibt es ein Essen, da ist der Karpfen äußerst beliebt. Aber nicht nur, es gibt auch ganz spezielle Hauswürstel, die man in der Steiermark in einigen Regionen kennt, und die, auch die werden am Heiligen Abend gegessen. Ja, weiter geht's ins Burgenland. Das Burgenland, wie soll man sagen, ist so die Gourmetmeile der weihnachtlichen Speisen. Hier wird auch gerne der Karpfen gegessen, doch auch ein geräucherter Lachs, eine Gans, der Tafelspitz ist dort auch durchaus beliebt. Es gibt dann verschiedene Beilagen. Zum Fisch isst man hier zum Beispiel nicht traditionellerweise einen Kartoffelsalat, sondern hier werden einfach nur, also nur unter Anführungszeichen, Salzkartoffel gereicht. Ja, und zur Gans, die man im Burgenland meistens am 25. isst, wird Rotkraut und Kartoffelknödel serviert. Ja, und Oberösterreich, die haben auch eine breitere Speisenfolge. Auf der einen Seite gibt es hier einen gebackenen Karpfen am Heiligabend. Dann wird auch noch gerne eine kalte Platte serviert, also sprich ein Aufschnitt aus verschiedenen Schinken- und Wurstsorten. Und mal ganz was Eigenes, Bratwürstel mit Kartoffelsalat. Das Ganze ist auch eher angelehnt an die Fastnacht, dass man hier noch nicht so viel gegessen hat wie am Tag danach. Ja, und eine ganz, ganz spezielle Speise in Oberösterreich wäre die sogenannte Schnittelsuppe. Schnittelsuppe wird traditionellerweise nach der Christmette gegessen. Christmette, nur zur Erinnerung, die findet um 12 Uhr Mitternacht statt, also um 0 Uhr. Und wenn man von dieser Mette heimkommt, wurde eben diese Schnittelsuppe serviert. Ja, und was ist das jetzt? Und das ist eine Brotsuppe mit Schweinefleisch drin, also eher was Aufbauendes, Kräftiges. Und was auch noch typisch für Oberösterreich wäre, wäre das sogenannte Störtbrot. Störtbrot ist ein spezielles Gebäck aus Weizen- und Roggenmehl, und das Ganze hat einen typischen Geschmack, und zwar der kommt vom Sternanis. Ja, und am Christtag wird in Oberösterreich gerne eine bunte Mischung aus verschiedensten Sachen gegessen, wie zum Beispiel Truthahn oder auch Gans oder Ente. So, unsere kulinarische Reise führt uns jetzt weiter nach Niederösterreich. Und Niederösterreich, da ist ganz klassisch ein gebackener Karpfen. Und hier hat sich in den letzten Jahren jetzt nicht nur die klassische Brösel-Panier herauskristallisiert, sondern man hat eigentlich eine Vielzahl an Panaden. Sehr beliebt, vor allem auch im Waldviertel, wäre eine Mohnpanade. Aber es gibt auch eine Erdäpfelkruste oder eine Panade mit Cornflakes etc. Also das Spektrum ist sehr, sehr breit mittlerweile. Ja, und dazu wird als Beilage ab und zu auch gern mal Veltliner Zwiebeln serviert. Und traditionell gibt es aber auch noch einen Kartoffelsalat aus Mayonnaise dazu, also einen Mayonnaise-Salat. Und am Christtag, ja, da wird auch gerne mal ein Truthahn gegessen, eine Gans oder auch eine Ente. Last but not least führt uns der Weg zurück nach Wien. Und Wien, ja, wie wir wissen, kommt ja alles von Österreich zusammen. Dementsprechend gibt es auch die verschiedensten kulinarischen Einflüsse in den beiden Abenden. Was ist eigentlich bei euch zu Hause so richtig typisch am Heiligen Abend und am Christtag so in puncto Essen? Am Heiligen Abend ist bei uns auch Fisch am Tisch, aber kein Karpfen, sondern bei uns steht traditionell der Kabeljau am Tisch mit Erdäpfelsalat, aber noch dazu im Erdäpfelsalat rote Zwiebel, damit sich das ein bisschen abhebt farblich und geschmacklich. Schaut schön aus so. Und da drinnen sind auch noch Vogelsalat. Ja, ganz eine klassische Variante des Erdäpfelsalats. Mag ich persönlich total gern. Mhm. Aber am allerbesten ist er, wenn die Erdäpfel noch lauwarm sind, du sie frisch hineingeschnitten hast, mariniert das Ganze. Und gleich noch, wenn der Erdäpfelsalat lauwarm ist, am Nachmittag so mal ein bisschen zum Abschmecken kosten. Ein Traum. Mhm. Natürlich tust du das nur, weil du abschmecken musst. Nicht, weil selbstverständlich. Du... Okay. Selbstverständlich. Wollte man nur mal kurz klarstellen. Aus keinem anderen Grund. Das ist klar. Und davor haben wir oft noch Galliermelone mit Lachsschinken, so als Vorspeise. Dann als Hauptgang den Fisch mit Erdäpfelsalat und Vogelsalat. Und als Nachspeise, mein Favorite, auf das ich mich das ganze Jahr immer freue, Mousse au Chocolat. Mm, das klingt sehr verführerisch, muss ich sagen. Es ist herrlich. Es ist nur immer ein innerer Kampf, nicht zwischendurch einmal zu schauen, ob es schon gestockt ist, dass man halt auch abschmeckt, ob es schon richtig ist. Mm, ja. Ja, bei uns ist ja am Heiligen Abend ja mehr typisch so, also ich kenne es von meiner Kindheit, eine kalte Platte zu essen, aus Zeitgründen. Und das hat dann halt mit spezielleren Sachen, einen speziellen Beinschinken oder etwas, eine Rinderzunge, ein Oberskremerspeak. Dazu gab es dann eigentlich immer eine relativ große Auswahl an Gebäck, jede Menge eingelegte Sachen, zu Teilen sogar selbst eingelegte Sachen, die schmecken dann auch immer einen Tick besser. Ja, dann selbstgemachten Soßen, eine große Käsevariation. Aber ich glaube, in vielen Familien ist es durchaus auch üblich, dass man an dem Abend ein Fondue macht, oder? Wie du gesagt hast, Wien ist so ziemlich Multikulti und es gibt verschiedene Traditionen. Man kann auch eine eigene neue einführen, wenn man sagt, ja, man möchte immer an dem Tag entweder was Neues ausprobieren oder immer was ganz Besonderes essen, wie Lachs oder Kaviar. Oder du kannst eigentlich an dem Tag, finde ich, essen, was du möchtest, ob du sagst, du möchtest mit einer Tradition weitermachen oder was sich halt oft ergibt. Manchmal entstehen ja Traditionen aus einer gewissen Not heraus, weil du einfach vielleicht nichts anderes hattest und dann hast du das genommen und im nächsten Jahr hast du es dann halt wieder gegessen und das war dann halt diese Tradition. Ja, und natürlich in Wien auch ganz beliebt ist ja der Karpfen. Wenn man so schaut, Karpfen findet man an allen Ecken und Enden mittlerweile. Ja. Vor allem Fisch, wie man es halt gern möchte. Einen möchten mehr Lachs, die anderen möchten mehr Karpfen, die nächsten eher nur so Forellen oder Saibling. Ja, der Karpfen, muss man ja auch dazu sagen, ist nicht jedermanns Sache. Weil der hat doch einen eigenen Geschmack und das liegt nicht jedem. Aber es gibt ja zum Glück genügend Alternativen, die man kaufen kann. Ja, und am Christtag, am 25. wird traditionell bei uns schon zum Frühstück gekocht. Da hast du neben den Weihnachtskeksen zum Frühstück, wird daneben schon die Suppe gekocht. Okay. Leider gibt es bei uns eigentlich immer Tafelspitz. Also okay. Eine zum Mittag dann halt die Rindsuppe mit den Nudeln oder Sternen und den Karotten. Danach gibt es eben den Tafelspitz mit Spinat, Stampferdäpfel und Apfelcreme. Selbstgeriebene Apfelcreme. Da werden die Tränen fließen am Vormittag. Ja, das ist traditionell die Aufgabe des Vaters, zu stehen, zu weinen und Creme zu reiben. Aber wer genießen will, muss leiden. Ja, und abschmecken ist wieder meine Aufgabe. Okay. Ich sehe schon, bist du groß das fürs Abschmecken zuständig? Selbstverständlich. Irgendwas muss man sich ja herausholen. Die feinsten Seiten des Kochens. Ja, und als Nachspeise haben wir seit einiger Zeit eine Buttermilchterrine. Mm. Also es ist eigentlich auch mit Topfen und Joghurt. Also du kannst es verschieden machen. Also manchmal geben wir schon Tiefkühlfrüchte in den Teig hinein, den du am besten in so einer Rehrückenform schon stocken lässt. Mhm. Oder du machst sie, wie ich immer sage, nackt, also dass es nur weiß ist und du reichst die Früchte dazu. Mhm. Du kannst dann auch eben, die Tiefkühlfrüchte tue ich dann gerne passieren, dann hast du die Soße dazu und reichst auch noch, dass du schon mit dekorieren kannst. Mhm. Oder du arbeitest das schon ein, also jeden, wie er es möchte. Du kannst auch sagen, ich möchte keine Mischfrüchte, also wir nehmen immer Tiefkühlmischfrüchte, weil wir oder unsere eigenen, wenn die Ernte reich genug war. Du kannst auch sagen, ich möchte nur Himbeeren drinnen, ich möchte nur Heidelbeeren drinnen, nur Brombeeren drinnen oder alles zusammengemischt mit Ribisseln. alles, was du findest. Du kannst dazu alles geben. Wenn einer sagt, nein, ich hätte gern ein gelegte Pfirsich, dann gibt es Pfirsich dazu. Also, oder Hollerkoch. Ja. Du kannst es so schön variieren. Von da passt ja auch viel dazu, wie du schon sagst. Genau. Also, und dann zu Jause gibt es dann noch einmal so als leichten Abschluss so um 5 herum nochmal unsere Weihnachtskekse. Ja, das klingt sehr verführerisch. Also ich kenne es von meiner Seite aus, bei uns ist es immer üblich, großes Familienessen, und ist es nach wie vor üblich, und da wird immer ein riesiger Truthahn gebraten, wie bei euch, der Tafelspitz wird das schon in der Früh gemacht, dann strömt der ganze Duft dieses wunderbaren Truthahns im ganzen Haus, das ist immer nett, wenn man dann kommt und dann den wunderbaren Duft hat. Ja, und der wird dann klassischerweise wird vorher eine Suppe serviert mit selbstgemachten Frittaten und einer Einmach aus den Gemüsen von der Suppe und natürlich auch mit Teilen des Truthahnfleischs. Ja, und dann wird traditionell der Truthahn serviert mit Kartoffelknödeln und einem Krautsalat. Ja, und dann ist er doch eher üppig, wieder mal das Ganze ein bisschen setzen gelassen. Dann trinkt man Kaffee dazu und zu dem gibt es dann traditionell eine große Platte an wunderbaren Weihnachtskeksen. Und wenn wir schon bei den Weihnachtskeksen sind, diesen Keksen verleihen so vielen ja ein Gewürze einen ganz speziellen Geschmack. Und da gibt es ja so einige Gewürze, die ja mehr oder weniger jeder mit Weihnachten assoziiert. Ich nehme an, das, was du uns mitgebracht hast, wird in die Richtung gehen, oder? Weil du bist ja eine Kräuter- und Gewürzexpertin, sage ich jetzt einmal. Ja, dazu ist gleich zu sagen, dass Gewürze eigentlich alles ist, was einen gewissen Geschmack oder Geruch verleiht und abgibt. Weil sogar Kräuter sind Gewürze. So ja. Sind halt die typisch weihnachtlichen Gewürze Zimt, Vanille, Gewürznelken, Lebkuchen, aber Lebkuchengewürz setzt sich aus verschiedenen zusammen. Mm-hmm. Also zu Weihnachten, aber das sind, glaube ich, die typischen Gewürze. Ja, das stimmt. Da bin ich voll und ganz bei dir. Also wenn du dieses Zimtige oder die Gewürznelken, die sind ja auch schon so geruchsintensiv, da ist dann schon Weihnachten. Ja, wenn das so mal in den Häusern kommt der Geruch, dann weiß man, jetzt ist Weihnachten, jetzt wird gebacken. Ja, aber stell dir vor, so einen starken Geruch im Sommer. Nein, also Zimt und Nelken im Sommer, das ist irgendwas, was überhaupt nicht zusammenpasst. Das gehört einfach in den Advent rein. Genau. Na, man muss sich ja auch was aufheben. Das ist richtig. Na, weil diese Gewürze haben auch noch die spezielle Eigenschaft, dass sie auch wärmen. Das sind auch von innen wärmende Gewürze, so wie Ingwer. Ingwer, ja, stimmt, genau. Zieht auch schon traditionell ein bisschen das ganze Jahr über ein. Die haben alle eine eher wärmende Funktion. Mhm, okay. Man, bei denen muss man sagen, da kann man natürlich nichts selbst zu Hause ziehen, das muss man schon kaufen oder kann man da irgendwas selbst machen. Ich glaube nicht einmal die Gewürznelken würden bei uns wachsen. Nein, das sind alles eher so tropische Gewürze. Wobei interessant ist, dass die Vanille eigentlich eine Orchidee ist. Oh, Orchidee? Ja. Okay, das habe ich nicht gewusst. Vanille ist die Frucht einer Orchidee. Diese Vanille-Orchidee blüht nur 8 Stunden. Mhm. In der Zeit muss sie bestäubt werden. Und dann dauert es so ungefähr 8 Monate, bis die Vanille dann so ist, wie wir sie kennen. Weil sie wird grün geerntet. Mhm. Dann wird sie einmal heiß übergossen. Das sind mal so schön schwitzt, und dann ist sie ziemlich ölig, also sie wird grün geerntet, nach dem Heißen ist sie dann schwarz, da ist sie ziemlich ölig, und dann muss sie schön trocknen. Und dafür brauchst du auch diese heißen Länder. Ja, ist schon klar, ja. Und nach dem Trocknen, dann erst ist die Vanille so, wie wir sie kennen, diese Vanilleschote. Mhm. Also bis du eine Vanille bekommst, dauert es ungefähr 8 Monate, dass sie für das, so wie wir sie verwenden, verwendbar ist. Also ich denke, man überlegt, ein ganz schön aufwendiger Prozess, um an diese Vanilleschote zu kommen. Ja. Das erklärt dann auch, warum die Vanille lange Zeit und auch heutzutage ein eher teureres Gewürzmittel ist. Ja, aber das Allerteuerste ist der Safran. Das ist richtig. Da brauchst du ein paar Tonnen Blüten, um ein paar Kilo Safran zu ernten. Genau. Kann man auch zu Weihnachten in die Kekse hinein und dass sie ihm einen roten Farbe verleihen oder auch ein bisschen diese Würze. Also du kannst ziemlich alles verwenden, was dir beliebt, aber halt diese typischen, so wie die Gewürznelken, die ich gerne verwende. Ich mag diesen Geruch und Geschmack von Zimt und Gewürznelken sehr gerne. Weil man bei Gewürznelken ja auch eher sparsam umgehen sollte, weil die sind ja sehr, sehr aromatisch. Also ich habe da einmal etwas mit Gewürznelken gekocht, habe mir gedacht, okay, gehen wir ruhig ein paar mehr rein, das, was im Rezept steht, ist ein bisschen wenig. Ja, die Gewürznelken haben den Geschmack dann eindeutig dominiert. Ja, aber das Interessante an Gewürznelken ist, du kannst diese runden Kapseln oben, die kannst du auch bei Zahnschmerzen kauen. Okay. Und die sind sehr schmerzregulierend. Okay, ach, das ist interessant. Auch gegen Mundgeruch wirken. Okay. Das kann ich mir gut erklären durch dieses Aroma, dass das alles überdüngt. Ja, so würde ich mir das jetzt auch erklären. Also du siehst, du kannst sie eigentlich vielfältig einsetzen. Ich habe im Sommer auch schon, oder im Herbst, wenn Apfelstrudelzeit ist, gebe ich auch gerne sehr viel Zimt hinein. Ich mag diesen Zimtgeschmack. Oder halt auch schon beim Marmelade einkochen. Da habe ich eine sehr gute Marmelade gemacht mit Zwetschgen. Und auch viel Zimt, und also Zimtstange oder Zimtgewürznelken. Und dann einfach mitkochen, ziehen lassen. Und jetzt zu Weihnachten geöffnet, dieser Geruch ist. Weihnachten ist eingezogen. Ja, das klingt traumhaft. Weil das Interessante ist ja eigentlich, der Zimt rollt sich durch diese Rinde. Da wird die Rinde abgeschabt und dadurch rollt sich das dann so ein. Weil wir verwenden ja oft, was wir oft zu kaufen kriegen, ist der gemahlene Zimt. Ja, das stimmt. Der, finde ich, hat sogar fast mehr Aroma als diese Zimtstange. Übrigens zum Zimt, da habe ich noch ein ganz interessantes Fakt. Und zwar, das könnt ihr selbst einmal alle zu Hause ausprobieren. Ihr gebt euch ein bisschen gemahlenen Zimt auf einen Teelöffel, dann haltet ihr euch die Nase zu und dann nehmt ihr das Löffel in den Mund mit dem Zimt. Ihr werdet zwar durchaus eine dezente Zimtnote spüren, aber euch wird auffallen, der ist bei weitem nicht so intensiv, wenn ihr das Ganze macht, ohne euch die Nase zuzuhalten. Denn das Witzige beim Zimt, der Geschmack geht meistens über die Nase. Und dann habe ich noch was Interessantes. Der Kardamom, wenn du ein bisschen mal über den Hunger gegessen hast, tust du ein bisschen Kardamom essen und ein paar Minuten später kannst du wieder weiter essen. Okay, das habe ich nicht gewusst. Das ist gut zu wissen, weil Weihnachten, ja, da esse ich ja halt doch gerne mal ein bisschen mehr. Und es regt ja die Körpersaftfunktionen an und das entspannt auch. Und zum Schluss habe ich noch den Sternanis mitgenommen. Das ist ein Gewürz, das aufgrund seines ätherischen Öls vor allem in der Hustenzeit eine schleimlösende Eigenschaft hat, aber auch für die Weihnachtskekse sehr von Vorteil eine krampflösende Eigenschaft besitzt. Das heißt, es lindert die Verdauungsbeschwerden oder so Völlegefühl. Das heißt, wenn du das eigentlich untermischt ins Essen, dadurch hast du nicht so das Gefühl, dass du so schnell voll bist. Ich glaube, das wird der Grund sein, warum wir immer zu Weihnachten viel zunehmen. Dass die ganzen Gewürze das immer ein bisschen lindern und im Endeffekt. Denkt man, es geht eh noch mehr und man isst. Schlägt sich dann auf der Waage nieder. Ja, da geht dann locker Keksel rein, so nach dem Motto. Aber fasten kannst du dann den Rest des Jahres. Richtig, richtig. Das stimmt. Ich finde ja Sternanis wird ja auch gerne bei Dekoartikeln verwendet, bei so Gestecken, weil er macht ja auch optisch einiges her, finde ich, der Sternanis. Auf jeden Fall. Aber auch die Gewürznelken. Wenn du sie denkst, in eine Orange reingesteckt, entfaltet das das Aroma der Orange, aber auch vom Sternanis. Das stimmt, ja. Und was mir noch eingefallen ist, weil du ja vorher einige Sachen erwähnt hast, vor kurzem habe ich ein sehr interessantes Rezept gemacht, und zwar ein Zimthuhn. Ein Zimthuhn? Ja, ist immer ganz was Eigenes, passt irgendwie auch zur Weihnachtszeit, und das könnte man mal zum Beispiel alternativ am Christtag machen, zum klassischen Gansl oder Truthahn. Ist auf jeden Fall magerer. Das auf sicher, ja. Und ist eigentlich gar nicht schwer zu machen, und zwar, da braucht man mal ein Huhn, und das Huhn reiben mal mit Salz und Pfeffer ein, innen und sowohl als außen, und dann mit ein bisschen Zimt wird dann noch die Haut eingerieben. Ja, und dann nimmt man noch 2 Esslöffel dunklen Balsamico-Essig. In das Ganze mischt man dann 2 Teelöffel Zimt, ein bisschen Salz und rührt das Ganze mal schön durch. Dann vielleicht noch eine Spur Wasser dazu und 2 Esslöffel Öl. Da würde ich eher ein geschmacksneutrales verwenden, weil Olivenöl würde einfach zu stark vorschmecken für meinen Geschmack. Da könnte man zum Beispiel Rapsöl nehmen. Ich finde, das ist doch eher geschmacksneutraler. Und Rapsöl ist auch eines der gesündesten Öle. Ja, das noch nebenbei angemerkt. Aus dem mache ich mir dann eine Marinade, und mit der pinsel ich dann noch Und mit der pinsel ich dann mein Hühnchen noch schön ein. Ja, und dann nehme ich noch eine halbe Zwiebel und diese Zwiebel spicke ich mit Gewürznelken. Und das Ganze gebe ich dann in mein Huhn hinein. Ja, und das Huhn lege ich am besten dann in einen Römertopf. Wer jetzt keinen Römertopf hat, auch kein Problem. Man kann auch einen normalen Bräter nehmen. Nur da würde ich zusätzlich noch ein bisschen Wasser dazugeben. Der Römertopf muss ja vorher gewässert werden und hat daher das Wasser. Ja, und das Ganze stelle ich dann ins Backrohr rein und lasse es bei 180 Grad so circa 1,5 Stunden schön vor sich hinbraten. Danach nehme ich den Deckel ab vom Bräter oder Römertopf und lasse es noch bei 200 Grad für eine halbe Stunde lang schön knusprig braten. Und das ist irgendwie mal ein Huhn, das vom Geschmack her extrem weihnachtlich schmeckt. Was ich persönlich kann es euch wirklich nur empfehlen, schmeckt total super. Und dazu als Beilage vielleicht noch an Rosinenreis, sprich Reis mit Rosinen oder wer es nicht so gern mag, Sultaninen. Und das ist dann echt wunderbar weihnachtliche Mischung, finde ich. Aber weil du gerade beim Weihnachten und Zimt bist, ja. Ich habe auch vor kurzem ein Rezept ausprobiert. Mhm. Ich habe aber leider keine, ich habe nur ein Maneme. Okay, eine, ja, kein Maneme-Formel. Problem. Und zwar, eben weil ich gesagt habe, das war eben mit dir und deiner Frau vor ein paar Jahren am Schönbrunner Weihnachtsmarkt, da gab es einen herrlichen Apfelbirnenpunsch. Mhm. Und jetzt habe ich den einmal selber nachgekocht, aber ein bisschen adaptiert. Am besten natürlich, man hat vom Bauern den abgefüllten Apfelsaft und Birnensaft. Wenn nicht, tut es auch ein gekaufter. Und es muss kein Verhältnis 1:1 sein, aber einen Birnensaft, nur Birnensaft. Und dann hatten wir so einen Apfelbirnensaft. Oder man lässt nur einen Birnensaft, mhm, und schüttet ein bisschen Apfelsaft dazu. Dann haben wir hier reingegeben eine Vanilleschote, Zimtpulver. Und ich habe dann noch, weil es für eine kleine Runde war und manche wollten nicht so den Gewürznelkengeschmack, nur ein paar Gewürznelken. Das Ganze aufgekocht, mhm, und dann noch warm getrunken. Das war ein Genuss. Ach ja, verdünnt es mit ein bisschen Wasser, weil sonst ist es einfach zu süß. Ja, wir nehmen eh schon genug Kalorien zu uns, dann muss es nicht so zuckrig sein. Und wenn jemand, weil du gesagt hast, einen Orangenpunsch, ja, ich hatte zu Hause jetzt aufgrund der ganzen Weihnachtssaison Orangen, frische Orangen auspressen, auch in einen Topf geben, mit Wasser aufgießen und nur Gewürznelken hinein. Mhm. Auch erhitzen, ein Genuss. Das denke ich mir. Und wenn du kannst es auch mischen dann mit diesem Apfel-Birnen-Punsch. Ich sage dann immer Apfel-Birnen-Birnen-Punsch. Okay. Weil wir ja so ein Verhältnis ja, hatten. Ja. Und dann einen Löffel von diesem Orangenpunsch. Also jeder wollte das Rezept haben. Leider habe ich es nicht. Ich habe nur so ein Maneme. Einfach probieren, wie man es einem gerne schmeckt. Abschmecken. Es sind keine Grenzen gesetzt. Ja, und aber ich kann euch sagen, sowohl vom Zimthühnchen als auch von Zwerges Maneme-Punsch werden wir das Ganze dann in schriftlicher Form für euch noch in die Shownotes schreiben. Kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zurück zu den klassischen Weihnachtsgerichten. Ich habe vorher immer wieder den Karpfen erwähnt. Wieso gerade Karpfen zur Weihnachtszeit? Karpfen war eine typische Speise für den 24. Dezember und zwar, weil das ja noch ein Fasttag war. Und wie ihr wisst, auf einem Fasttag oder Fastenzeit sollte man kein Fleisch essen. Darum hat man sich dem Karpfen bedient. Und weil der einfach in Österreich in Hülle und Fülle unter Anführungszeichen vorhanden war, hat man eben den Fisch genommen. Und außerdem hatte der Karpfen auch noch eine symbolische Bedeutung. So gibt es zum Beispiel den Brauch, dass die Schuppe eines Karpfens in der Geldbörse wahren Geldsegen bringen soll. Sprich, den Karpfen, den ich zubereite am Heiligen Abend, wenn ich den entschuppe und mir von dem eine Schuppe ins Geldbeutel gebe, ja, dann werde ich angeblich im nächsten Jahr reich. Und zwar deswegen, weil man sagt, eine Schuppenform des Karpfens sieht so circa aus wie eine Münze und schillert auch so schön. Ja, und im Mittelalter war der Karpfen auch noch ein religiöses Symbol. Man sagte oder vermutete seinerzeit, dass im Kopf des Karpfens das Marterwerkzeug von Jesu Christus sich befunden haben soll. Ja, und außerdem soll man angeblich aus den Kopfknochen eines Karpfens, die vorhanden sind, kann man die Form eines Vogels zusammensetzen. Ja, und wir wissen, der Vogel steht symbolisch im römisch-katholischen für den Heiligen Geist. Ja, und dann gibt es noch so eine mythische Legende, und zwar in den Augen des Karpfens, so vermutete man seinerzeit mondähnliche Steine, also Steine, Steinchen. Ja, und auch die sollen angeblich Glück gebracht haben. Wer gern noch ein bisschen mehr über den Karpfen erfahren möchte, ja, den verweise ich auf meine zweite Folge vom Gabelbissen. Da habe ich mich dem Thema Waldviertler Karpfen im Speziellen etwas genauer gewidmet. Und auch traditionell bei vielen wäre ja die Weihnachtsgans, wie ich vorher erzählt habe. Nur, wie kam es eigentlich zur Gans? Ja, eine schöne Legende besagt, dass im Jahre 1588 von König Elisabeth I. eben eine solche Gans zur Weihnachtszeit verspeist wurde. Und als sie dieses Flattertier so aß, erreichte sie plötzlich die Nachricht, dass man die spanische Armada bezwungen hatte und somit einen Sieg errungen hat. Und weil das für sie so ein spezieller Moment war, hat sie somit die Gans zum Weihnachtsbraten der Nation erklärt. Und von dort aus ausgehend hat er in ganz Europa mehr oder weniger einen Siegeszug gemacht. Also die Weihnachtsgans, nicht die Briten. Ob die Geschichte stimmt, kann man heutzutage, naja, niemand mehr so wirklich sagen. Für mich eher logisch klingt es, dass somit das Ende der Fastenzeit gefeiert wurde. Denn erinnert euch vielleicht an meine Martini-Gans-Folge, da habe ich euch ja erzählt, dass mit dem Tag des heiligen Martin eine Fastenzeit begonnen hat. Und die hat man seinerzeit mit einer Martini-Gans gefeiert, unter Anführungszeichen. Sprich, man hat es gegessen, damit man über die schwere Zeit leichter hinwegkommt. Weil Gans ist ja doch ein eher fettes Federtier. Ja, und um diese Fastenzeit, das Ende dieser Fastenzeit zu feiern, da hat man sich wieder dazu entschieden, das Ganze mit einer Gans zu machen. Also das wäre für mich persönlich die eher plausiblere Erklärung. Aber wer weiß, Legenden, da steckt ja oft ein Funken Wahrheit drinnen. Ja, und was irgendwie noch zu Weihnachten gehört, wäre das Bockbier. Bockbier hat ja eigentlich ganz streng genommen mit Weihnachten nicht direkt etwas zu tun. Bockbier, nur kurz zur Erklärung, wäre mal ein untergäriges Bier, das einen Stammwürzegehalt von über 16 Grad aufweist und einen Alkoholgehalt von mindestens 6,5% und mehr aufweist. Und die Geschichte des Bockbiers geht eigentlich auf die Hansestadt Einbeck in Niedersachsen zurück. Man war damals bekannt dafür, gutes Bier zu brauen. Das wollte man auch weiter weg liefern, zum Beispiel nach Italien. Nur ja, damals hatte man noch nicht die Kühlmöglichkeiten wie wir heutzutage. Und so musste man sich etwas einfallen lassen. Ja, und da kam die Idee, Alkohol macht haltbar. Und aus dem Grund hat man ein Bier gebraut, das einen höheren Alkoholgehalt aufgewiesen hat. Und so war es kein Problem, das Bier auch über längere Distanzen zu transportieren. Das Bier kam dann eigentlich sehr gut an in ganz Europa und so wurde es immer beliebter und es wurde mehr oder weniger zu einer Tradition, Bockbier zu brauen. Nur wie kommt jetzt der Connex zu Weihnachten? Das ist ganz leicht erklärt. Das Bockbier wurde früher traditionell im Spätsommer oder Herbst gebraut. Und um einen höheren Alkoholgehalt zu erreichen, musste man es länger reifen lassen. Tja, und so war es, dass die Reife mehr oder weniger bis zu den Weihnachtstagen gedauert hat und dann wurde eben der Bock ausgeschenkt. Und warum ist jetzt eigentlich der Weihnachtsbock dann ganz speziell geworden? Ja, das ist in gewisser Hinsicht eine Kommerzialisierung der Brauereien. Und zwar hat man gedacht, ja, das Bier ist dann mehr oder weniger zur Weihnachtszeit fertig, mache ich doch daraus ein traditionelles Weihnachtsgetränk. Und so hat man dann mehr oder weniger den Festbock kreiert und der wird jetzt von vielen Brauereien traditionell eben zu Weihnachten ausgeschenkt. Ich persönlich muss ja gestehen, dass Bockbier eins meiner liebsten Biere ist. Und ich freue mich immer auf den Advent, weil Bockbier gibt es noch da und ach, das ist einfach herrlich. Bist du eigentlich Biertrinker oder Bockbiertrinkerin oder ist es nicht so dein Fall? Nein, Bier ist an sich nicht unbedingt mein Fall. Okay, dann wäre natürlich ein starkes Bockbier auch nicht gerade deins, oder? Nein, ich bin eher, wie du schon vielleicht gemerkt hast, auf der süßen Linie. Ja, gut, da, wenn man süß mag, mein Bock ist zwar ein süßeres Bier, aber ist es doch noch das Hopfige da und das ist ja dann eher nicht so deins. Nein, das ist nicht so ganz. Aber es muss ja auch nicht sein. Das ist richtig. So, und wer dieser Keksdelamil da schon seit einiger Zeit ziemlich anlacht, würde ich vorschlagen, dass wir mal langsam eher zu einem Ende kommen. Und das Ende würde ich sagen, machen wir mit einer weiteren Tradition aus Österreich. Einer zwar nicht kulinarischen, aber einer Tradition in Österreich, sagen wir so, einem Lied aus Österreich, das eigentlich einen Weltruhm erlangt hat. Einige werden vielleicht schon wissen, auf was ich jetzt zu sprechen komme, und zwar dem weltberühmten Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Das hat ja eigentlich eine schöne Geschichte dahinter stehen. Weißt du ein bisschen was über die Geschichte von dem Lied? Ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht, aber es ist im 19. Jahrhundert entstanden, so um 1816, 18, hat ein Dorfschullehrer und ein Organist dieses Lied das erste Mal aufgeführt. Aber es war schon einige Zeit vorher, war es schon in Gedichtsform vorhanden. Ach, und es so. Wurde dann einfach nochmal vertont. Okay. Und es ist auch zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt worden. Dieses Lied ist nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt bekannt. Aber was wir wieder mal sehr stolz auf Österreich sein können, in Österreich geschrieben worden. Also es ist wirklich in Österreich komponiert worden und hat von Österreich aus die ganze Welt erobert. Ein kleines Lied aus einem kleinen Land erobert die große, weite Welt. Es ist ja auch, glaube ich, in mehr als 100 Sprachen übersetzt worden. Also jedes Land, jede Sprache hat quasi seine eigene Variante von diesem wundervollen Weihnachtslied. Genau. Aber in der Urform ist es, glaube ich, weltweit noch immer erhalten. Und diesen typischen Klang, wenn du nur die ersten paar Akkorde hörst, weiß sofort dann jeder, worum es geht. Ja, und ich habe halt auch einmal eine ganz nette Geschichte zu dem Lied gelesen. Und warum gerade dieses Lied komponiert oder so gespielt wurde, wie es original war, mit Gitarre. Und zur Ursprung war es für Orgel komponiert. Doch da soll am heiligen Abend eine kleine Kirchenmaus, so sagt man, den Blasebalg der Kirchenorgel angeknabbert haben. Ja, Orgel war kaputt. Was macht man? Der Komponist hat zur Gitarre gegriffen und hat im kleinen Kreis eben das Lied auf der Gitarre gespielt. Und das wäre eigentlich die Urform des Lieds. Aber was viele auch vielleicht nicht wissen, weil bekannt sind ja oft nur die ersten zwei Strophen. Es gibt insgesamt 6 Strophen von dem Lied. Ah, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, aber um ehrlich zu sein. Aber die berühmtesten sind meistens, sind eigentlich nur die erste, die zweite und dann auch noch die 5. und 6. Okay. Also in diesem Sinne würde ich sagen, beschließen wir die heutige Sendung. Wir wünschen euch allen ein frohes Weihnachtsfest und wir sehen uns demnächst wieder. Und ich nehme an, die Zwerge werden sicherlich auch dann bei den nächsten Folgen Kräuterkunde etc. erhalten bleiben. Selbstverständlich. Ich bereite mich schon auf das kommende Jahr vor und auch mein Garten bereitet sich schon darauf vor, euch wieder ein paar geschmackliche und interessante Genüsse bieten zu können. In dem Sinn auch von mir frohe Weihnachten und alles Gute für das nächste Jahr. Und jetzt gibt es doch für euch gesungen vom Jugendkammerchor der Chorakademie Dortmund, veröffentlicht in der Wikipedia unter Public Domain. Es ist nämlich gar nicht so leicht, eine frei zugängliche, lizenzfreie Version zu finden. Das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht. Noch einmal frohe Weihnachten. Somit bis zur nächsten Sendung. Servus! Thank you.